Ich war schon in den 50er Jahren erst als freier Mitarbeiter beim SR, wurde kurz daraufhin angestellt, hatte zunächst so einen gebrechlichen Jugendfunk zu leiten. Und ja, das war also doch eine feste Anstellung. Ich war Abteilungsleiter und das hat mir auch sehr viel Vergnügen gemacht, bis ich dann merkte, die politische Haltung des Saarländischen Rundfunks war mir damals also zunächst mal nur unsympathisch, später unmöglich. Dann gab es den Tod von Benno Ohnesorg, einem Scharbesuch, der in Berlin stattfand. Und gleichzeitig drehte der Saarländische Rundfunk Jubelfilme über Persien. Und da war ich eines Tages im Büro unseres Chefredakteurs beim Saarländischen Rundfunk und sah in seinem Büro hinter dem Schreibtisch eine riesige persische Flagge. Dann habe ich einige Tage nachgedacht, dann war ich entschlossen, ich werde dort nicht länger angestellt sein. Ich muss ausscheiden aus diesem Sender. Das habe ich getan, habe es bis heute nicht bereut. Ich habe in Saarbrücken also den Republikanischen Club gegründet, damals mit Franz Josef Degenhardt, das war der Barde, der uns geholfen hat bei öffentlichen Veranstaltungen. Wir mussten ja Leute kriegen, nicht? Und es ist nicht so ganz einfach, Leute für ein so dezidiertes politisches Widerstandsprogramm zu finden. Und wir haben dennoch gerade durch Degenhardt angelockt, natürlich sogar im Stadttheater damals, jetzige Staatstheater, haben wir damals große Programme gemacht und siehe da, das waren annähernd voll. Das war eine dezidierte Stellungnahme gegen die Politik der israelischen Administration und genau das Gleiche, nicht gegen Amerikaner, sondern gegen die amerikanische Administration. Die war damals ja auch nicht zum Besten, fast so schlimm, wie sie heute ist. Wir wollten ein Forum von mündigen Bürgern, von kritischen mündigen Bürgern gründen und in diesem Forum besprechen, wie ist die Lage eigentlich, was können wir, was müssen wir eigentlich auch tun, damit das Ganze wieder etwas menschlicher wird, damit man in Europa sich besser verständigen kann und zu einer gewissen gemeinsamen Überzeugung kommt gegen all das, was in dieser Welt an Grausamen geschieht. Auf der Straße war eigentlich ganz wenig los, sondern das haben wir mehr in geschlossenen Sälen gemacht. Wir sind alle nicht so disponiert, nur auf die Straße zu gehen und mit Fahnen zu winken, was Gewerkschaften heutzutage tun. Wir waren also bescheiden genug, wohl wissend, dass wir keinen Einfluss haben im Grunde. Aber wir haben es nicht abbringen lassen von der Überzeugung, dass man doch eine gewisse Einstellungsveränderung erreichen könnte, ein Gewissensappell. So geht es einfach nicht. Das dürfen wir uns als Europäer, das deutsche Europäer nicht bieten lassen. Wir haben in bester Gesellschaft uns bewegt. Natürlich war der Heinrich Böll mal hier und der Günter Grass hat mal dann gesprochen, nicht? War natürlich auch ein Republikaner. Es war eigentlich eine politische Utopie und ich bin nach wie vor ein Anhänger von Utopien, nicht? Weil die Realität so furchtbar ist. Ohne Utopien werden wir immerzu in denselben Fußstapfen laufen, die andere schon ausgetreten haben. Nein, wir müssen neue Wege beschreiten, sonst wird diese Welt zugrunde gehen. Wir haben auch Verbindung natürlich gehabt zu anderen Initiativen, etwa in Frankfurt, ne, wo damals der Joschka Fischer, Daniel Cohn-Bendit natürlich auf die Straße gezogen sind und Häuser gestürmt haben, auch die in falschem Besitz waren und wo Mieter ausgebeutet wurden. Wir hatten natürlich Verbindungen zu denen, aber es gab keinen unmittelbaren Zusammenhang, keine Kontinuität. Das war eine punktuelle Bewegung in Saarbrücken. Wir haben genau die gleiche Zielrichtung gehabt. Aufhören mit diesem Vernichtungskrieg. Wird die Freiheit Amerikas in Vietnam verteidigt? Wird die Freiheit Frankreichs jemals in Vietnam verteidigt? Das waren also machtpolitische Angelegenheiten. Und wir haben die Verpflichtung gespürt, das endlich mal zu entlarven. Kommt mal zu euch, ihr lieben Mitbürger. Denkt mal drüber nach, was geschieht da eigentlich? In wessen Interesse geschieht das Ganze? Man kann dafür sozialistische Ideen sein, dafür bin ich heute noch, ne? Aber das heißt doch auch Freiheit. Das heißt auch Selbstbestimmung, das heißt eine Absage an kriegerische Auseinandersetzungen, das heißt Respekt vor dem, der eine andere Ordnung möchte für seine Bevölkerung, die Bevölkerung hat das zu entscheiden, nicht? Und wenn die Bevölkerung unterdrückt wird durch Scheinabstimmung, wie das in der Sowjetunion natürlich geschah, wie es in der DDR geschah, da muss man natürlich auch dagegen sich empören, das haben wir auch getan, ne? Und deswegen sind die Altrepublikaner, wenn ich mir auch rechne, heute nicht unzufrieden. Und vielleicht haben wir ein kleines bisschen daran mitgewirkt, dass sich das politische Bewusstsein in der Bundesrepublik verändert hat, vielleicht auch kritischer geworden ist. Und ohne Kritik geht jede Demokratie natürlich zugrunde. Als eine furchtbare Enttäuschung. Ja nun, diese Panzergeschichten, entsetzlich, hat mit Sozialismus überhaupt nichts mehr zu tun, eine Perversion geradezu, genau wie die Unterdrückung, die in der DDR stattgefunden hat, dass man als politisch Andersdenkende eingesperrt wird in Bautzen, nicht? Das ist also eine furchtbare Sache. Die kann man als sozialistisch eingestellter Mensch durch nichts rechtfertigen. Ne? Auch nicht durch irgendwelche schlitzohrigen Argumentationsversuche. Ja, der Staat muss sich ja sichern, die Errungenschaften müssen gesichert werden. Doch nicht dadurch, dass man politisch Andersdenkende einsperrt. Ne? muss mit ihnen sprechen, muss mit ihnen diskutieren, muss sie überzeugen.